William Wolff ist Rabbiner und gerade 90 Jahre alt geworden. Als er 89 war, wurde er zum Kinostar. Die Filmemacherin Britta Wauer zeichnete in einem Dokumentarfilm das abwechslungsreiche Leben des Mannes nach. Der Rabbi füllt, der sich erst mit über 50 zum Rabbiner ausbilden ließ, seither durchaus die Kinosäle. Die Kindheit in Berlin und der Besuch der jüdischen Grundschule endeten für die drei Geschwister durch die rechtzeitige Auswanderung der Familie nach Holland und weiter nach England. Nach dem Studium brachte William Wolff es als Journalist bis zum Politikchef großer englischer Zeitungen und trotzdem. Er folgte seinem früheren Wunsch, Rabbiner zu werden und betreute als solcher verschiedene Gemeinden auf der Insel. Und seit 2002 in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also mit dem Filmstar, dessen bin ich mir nicht sehr bewusst. Und das müssen andere entscheiden, ob ich Pfuscher oder Star bin. Ich bilde mir nichts drüber ein und freut mich, wenn Leute es interessant finden. Es ist eigentlich Frau Wauers Geschichte. Sie hatte einen Film gemacht über den jüdischen Friedhof in Berlin, der in Weißensee ist. Und da benötigte sie einen Rabbiner oder sonstigen Fachmann, der was sagt über die jüdischen Trauergesetze und Beerdigungsgesetze und so weiter. Und scheinbar hat sich niemand in Berlin gefunden. Und irgendjemand hat gesagt, na, warum rufen Sie den in Mecklenburg nicht an? Und so kam das zustande. Ja, Vater orthodox, Mutter kam aus einem nicht-orthodoxen Zuhause. Ja, und Berlin als Geburtsstadt. Spreeufer sogar. Da war im Hansaviertel, wo wir da gewohnt haben, war eine Frau, die ein kleines Schneidergeschäft hatte, eine Frau Friedländer. Meine Mutter und meine Großmutter waren beide Kunden bei ihr. Damals, wenn die Mode sich gewechselt hat, wurde ein Kleid verlängert oder verkürzt. Frau Friedländer hatte eine Tochter namens Magda und Magda hatte einen jungen Politiker geheiratet, Vorname Josef, Nachname Goebbels. So war sie die Schwiegermutter von Josef Goebbels. Und da hatte meine Mutter dann Angst nach der Übernahme der politischen Macht durch die Nazis am 30. Januar 1933, dass wir dadurch vielleicht schon früher auf eine Liste kommen könnten und meinte sie, wir müssten raus. Ich hatte einen Zwilling, also über die frühen Jahre kann ich mir nur als wir sprechen. Wir waren nur 3 Monate in der Schule, wie wir ausgewandert sind. Also ABC habe ich dort gelernt, aber nicht viel mehr. Das andere waren 6 Jahre Grundschule in Amsterdam und der Rest in London. Mein Vater hatte einen Vertreter in Amsterdam und der sagte ihm, na kommen Sie doch hierher, dann können wir vielleicht zusammen etwas unternehmen. Und darum ging es erst nach Amsterdam. Und mein Vater hat direkt nach der Emigration nach Amsterdam einen völligen Nervenzusammenbruch bekommen. Dann hat meine Mutter ihn, was damals möglicherweise die bekannteste Nervenklinik in Europa war, in, ich glaube, Bad Kreuzlingen, in die Schweiz gebracht. Da war er 9 Monate und ist dann nach 9 Monaten wieder in guter Verfassung zurückgekommen. Aber inzwischen musste meine Mutter eine Wohnung suchen, eine Wohnung möblieren, das heißt die Möbel aus Berlin kommen lassen, die Kinder einschulen lassen und so weiter. Also ein neues Leben organisieren und auch anfangen. Das hat sie sehr tapfer und auch sehr tüchtig alles vollbracht. Wir Mutter und Kinder waren sehr glücklich dort. Meine Mutter hat sich sehr schnell dort eingelebt, hat sehr schnell Holländisch gelernt. Damals musste sie, denn es gab keine Selbstbedienung in Geschäften. Also wenn sie Käse oder sonst was kaufen wollte, Brot, musste sie etwas sagen. Und eben nur auf Holländisch. Also sie hat dann schnell die Sprache gelernt und wir Kinder sowieso. Und haben nur Holländisch untereinander gesprochen. Aber mein Vater hat sich dort nicht eingelebt und das Geschäftliche hat sich dann nicht als erfolgreich erwiesen. Mein Vater stammt aus Hannover und wie er jung war, er ist 1878 geboren, gab es noch eine enge Beziehung zwischen Hannover und England wegen der Königsfamilie, die in Hannover noch, was sie eben auch waren, Großherzogen oder so weiter und auf dem Thron in England gesessen haben. So hatte mein Vater schon mehrere Jahre als junger Mann in London verbracht. Und wie es dann in Holland für ihn nicht geklappt hat, hat dann mehr Zeit in London verbracht und hat gesagt, naja, wenn ich jetzt hier meinen Lebensunterhalt verdiene, muss die Familie auch nach England kommen. Und so war es dann. Also mein Zwilling und ich waren gerade 12 und meine Schwester war 2 Jahre älter, also sie war 14. Mein Zwilling und ich waren gerade mit der Grundschule in Amsterdam fertig und sind dann in England sofort auf ein Gymnasium gegangen. Und weil da Unterschiede zwischen den zwei Systemen waren, haben wir dann nach einem Jahr noch ein Jahr übersprungen, denn wir waren schon etwas weiter voran. Und auf der Schule ging es uns eigentlich sehr, sehr gut. Besonders mein Bruder war ein brillanter Schüler und unser Schuldirektor hat uns Jahrzehnte später haben mein Zwilling und ich ihn mal zum Abendessen ausgeführt und hat er gesagt, wie er die Schule übernommen hatte. Er hatte einen sehr schlechten Ruf, waren Kinder von Kriminellen da und so weiter. Und er hat versucht, das Niveau zu verbessern. Und darum hat er sich auch mit seinem Personal, mit den Lehrern, auf die besten Schüler konzentriert. Und davon hat besonders mein Bruder, aber ich eben auch, sehr profitiert. Also wir waren sehr gut, nicht nur unterrichtet, aber die Schule war eigentlich sehr fürsorglich. Dann kam ein Brief vom Ministerium und der sagte den Schuldirektoren, sie müssen jetzt Berufsberatung geben. Und da hatte wieder der Direktor das seiner Stellvertreterin weitergegeben. Und wie ich dran war, hat sie gesagt, also Wolf, komm da rein, setz dich hin. Also Wolf, was wollen Sie werden? Da hat dieser Wolf gesagt, Fräulein Davis, ich würde gerne entweder Rabbiner oder Journalist werden. Und Fräulein Davis hatte keine Ahnung, wo sie mich hinschicken sollte für die oder jene Ausbildung, aber hat sich gesagt, der Wolf ist ganz gut in Französisch. So hat sie mir ein halbes Stipendium, warum nur ein halbes Stipendium, denn volle Stipendien waren nur für Franzosen oder französische Staatsbürger zur Verfügung auf die französische Schule in London, die immer noch da ist und ich kam auch des Öfteren immer noch mal dran vorbei, um einen Einjahreskurs zweisprachig, Französisch und Englisch, in Büroarbeit zu machen. Und ich bin ihr bis heute zutiefst dankbar, denn ich kann immer noch tippen, ohne dass ich die Tastatur angucke. Und Steno auch, ja, auf alle Fälle. Ja, das habe ich dann so schnell geschrieben, dass ich im Parlament nicht nur Berichterstatter war, aber auch mal im Protokoll mitgeholfen habe. Ja, ich war dann eben Berichterstatter bei mehreren Zeitungen gewesen und die haben mich dann eben auch ins Parlament geschickt, weil ich Interesse hatte und weil ich eben auch sehr gut stenografiert habe. Und damals wurde noch nichts aufgenommen, musste alles stehen und geschrieben, hatte das Protokoll. Ich habe manchmal auch im Protokoll noch ein bisschen mitgeholfen, ein bisschen extra Geld noch verdient. Also als politischer Journalist hat man die englischpolitische Führung sehr gut kennengelernt und ich war auch mit ihnen des Öfteren auf Reisen, zum Beispiel mit Harold Wilson, den ich sehr, sehr gerne hatte. Wie ich zum ersten Mal nach der Auswanderung 33 nach Deutschland kam, war es mit dem damaligen englischen Außenminister, ein Michael Stewart, der heute völlig vergessen ist. Und eigentlich hatte ich kein besonderes Interesse an den auswärtigen Sachen, aber die Zeitung wollte, dass ich das Ressort übernehme, habe ich dann auch. Und die erste Reise war mit Michael Stewart nach Moskau. Und Stewart ist auf dem Rückweg in Bonn abgestiegen, um Willy Brandt, der damals Außenminister war, zu besuchen. Also bin ich mit nach Bonn und das war meine erste Rückkehr nach Deutschland nach der Auswanderung am 27. September 1933. Ich habe mir damals gesagt, du bist journalistischer Profi, du hast die Arbeit für deine Zeitung zu leisten und deine persönlichen Gefühle spielen da keine Rolle dabei. Aber ich muss dann eben auch sagen, während der Zeit für auswärtige Angelegenheiten musste ich sehr schnell eine ständige Beziehung zur deutschen Botschaft in London haben, denn England wollte damals der europäischen, das war der gemeinsame Markt oder wie er damals auch hieß, beitreten. Die Franzosen unter de Gaulle und später haben Nein gesagt, aber Deutschland war der Hauptunterstützer der Engländer. Also war schon in der Beziehung zur deutschen Botschaft in London eine wichtige. Und wie ich das erste Mal dort angerufen habe, um mit der Presseabteilung zu sprechen, war mir sofort bewusst, dass sie alles über mich und meinen persönlichen Hintergrund wussten. Und sie waren ungeheuer hilfsbereit und sogar sehr lieb zu mir. Margaret Thatcher war dann Ministerpräsidentin und ich habe damals für unsere Sonntagszeitung habe ich die Politik gemacht und jeden Freitagnachmittag hatten wir, die für die Sonntagszeitung geschrieben haben, vom Hauptpressesprecher in der Downing Street um 16 Uhr eine Zusammenkunft mit ihm, nur für uns. Damals habe ich für eine schottische Zeitung geschrieben und jeden September ist sie eine Woche lang in Schottland herumgereist. Und ich war einer der begleitenden Journalisten dabei. Ja. Es wurde ihr immer nachgesagt, dass sie sich für Schottland so nicht interessiert hat. Hat einfach nicht gestimmt, denn ich weiß, denn ich musste hinterher her. Also sie hat meines Erachtens manches sehr richtig gemacht. Zum Beispiel wie die Argentinier, die Inseln da auf Englisch Falkland, hat sie die Marine hingeschickt und hat sie zurückerobert. Was meines Erachtens eine große Errungenschaft war. Ich meine, die Inseln waren weder von wirtschaftlichem noch militärischem Interesse, aber sie hat damit bewiesen, so könnt ihr mit uns nicht umgehen. Was sie leider niemals verstanden hat, ist Europa. Kam noch dazu, dass ihre persönliche Beziehung zu Helmut Kohl eine schlechte war. Die beiden haben sich nicht riechen können. Und die Europapolitik war dann eine Katastrophe. Und darum ist sie dann auch abgesetzt worden. Wie ich beim Daily Mirror für auswärtige Angelegenheiten verantwortlich war, wurde ich auch einmal vom Westdeutschen Rundfunk angerufen und gebeten, an dieser Sendung um 12 Uhr am Sonntag, wie hieß es, internationales Frühschoppen, teilzunehmen, was ich auch gerne getan habe und zwar auch gut bezahlt, aber es war eben auch viel Arbeit. Man wurde Donnerstag angerufen und man sagte ja oder nein und habe natürlich ja gesagt und dann ist man am Sonntagnachmittag rübergeflogen und war dann Mutterseelen alleine Sonntagabend in Köln. Und Sonntag früh aufgestanden zum Bahnhof, englische Sonntagszeitung gekauft, damit ich bis zur letzten Minute wusste, was drinsteht und los ist. Und dann dieses Programm, was Höfer meines Erachtens in ganz wunderbar erstklassiger Weise moderiert hat. Und dann irgendwann kam heraus, dass er auch eine Nazi-Vergangenheit hatte und war das vorbei. Was mir persönlich sehr leid getan hat, denn er hat die Sache sehr gut gemacht und die Vergangenheit war eben Vergangenheit. Aber so war's. Also wie ich 16 auf der Schule war und gefragt wurde, was ich werden will, habe ich gesagt, Fräulein Davis möchte gerne entweder Rabbiner oder Journalist werden. Und wie es dann ein Jahr lang freier Journalist war, was mir nicht viel Spaß gemacht hat, dann hatte ich auch inzwischen das liberale Judentum kennengelernt. Ich stammte aus orthodoxen Hause. Und dann habe ich mir eines Tages gesagt, da könntest du vielleicht noch einen Beitrag machen. Und habe mich bei dem Chef der liberalen Bewegung in London gemeldet. Er war sehr erstaunt, hat gesagt, aber übermorgen trifft sich das Gremium im theologischen Seminar, um zu entscheiden, wer fürs nächste Jahr zugelassen wird. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Und so war's. Dann habe ich dort angefangen und 5 Jahre später hat man mich wieder rausgelassen mit den nötigen Qualifikationen. Also als Student am Seminar wurde man in kleine Gemeinden oder auch größere Gemeinden, die keinen Rabbiner hatten, hingeschickt. Und wenn die Gemeinde einen gerne hatte, dann hat sie dann auch manchmal einen permanenten Posten, wenn sie das bezahlen konnte. Ja. Und so war es dann in Wimbledon. Bei den jüdischen Gemeinden entscheidet die Gemeinde, wen sie als Rabbiner anstellen will oder nicht. Es gibt keine höhere Autorität, die das für sie entscheidet. Und manchmal kennt eine Gemeinde einen schon, also zum Beispiel, wie ich in Wimbledon in Südlondon, wo Tennis gespielt wird, und die Synagoge war 5 oder 7 Minuten vom Tennisplatz entfernt, habe aber niemals Karten bekommen, aber wie ich dahin kam, war ich als Student schon dort aushilfsweise da und dann hat die Gemeinde entschieden, wenn der fertig ist, würden wir ihn gerne hier haben. Also in der großen Westlondoner Synagoge, da brauchte der Chefrabbiner, den ich sehr gerne hatte, brauchte einen Assistenten und der hat gesagt, und nicht nur er, aber auch seine Hauptleihenführer in der Gemeinde, warum fragen Sie den Wolf denn nicht? Und dann war ich da bei ihm und wir haben uns sehr gut verstanden und es waren ein paar sehr frohe Jahre. Wie ich erst spät mit dem Rabbinerstudium angefangen hatte, war auch ein Mann, der auch schon einen anderen Lebenslauf hatte, der gerade fertig war, ein Rabbiner Ernst Stein. Der hatte schon den Posten angeboten bekommen und angenommen als Gemeinderabbiner in Berlin. So haben wir uns kennengelernt. Und wenn ich mal in Berlin war, habe ich ihn immer angerufen und auch besucht. Und er sagte mir des Öfteren, es sind noch Rabbiner in Deutschland benötigt, besonders liberale Rabbiner. Und dann hat er mich einen Dr. Peter Fischer vorgestellt, der war beim Zentralrat der Juden für die neuen Bundesländer verantwortlich gemacht worden. Und wie gesagt, sie sagten mir mehrere Male, seien dort noch in Deutschland Rabbiner verlangt. Und dann hatte ich, was mir nur das eine Mal vorgekommen ist, ich hatte im Süden von London einen Posten, den ich sehr gerne hatte, aber habe mich, und das, wie gesagt, das einzige Mal, nicht gut mit meinem Vorsitzenden verstanden. Und wie wieder mal was zwischen uns war, ich kann mich nicht mehr erinnern, was, wurde das beschließlich durch den Chefrabbiner der Gemeinden in London und war die Sache erledigt, aber er sagte mir, und dein Chef hier macht sich Sorgen um dein Alter. In dem Moment habe ich mir gesagt, ich weiß, wo man sich keine Sorgen um mein Alter macht. Und habe Dr. Peter Fischer angerufen und habe gesagt, ich bin bereit, nach Deutschland zu kommen. Und dann ja, hat man mich für Mecklenburg vorgeschlagen. Die Gemeinde hat mich eingeladen. Ein Wochenende, sehen, was für ein Mensch ich bin, wie ich amtiere. Und dann hat sie mir den Posten angeboten. Da war ich jetzt 13 Jahre und im Grunde genommen eigentlich sehr frohe Jahre. Es waren 1700 Mitglieder in drei Gemeinden, eine in Schwerin, eine in Rostock und eine kleine Gruppe noch in Wismar. Und es waren alle, mit Ausnahme von höchstens fünf, waren es alle Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Also auch alle russischsprachig. Ich bin jeden Donnerstag früh kurze Stunde gegangen und habe meine Predigten habe ich natürlich auf Deutsch geschrieben, aber sie wurden dann auf Russisch übersetzt. Und in Schwerin habe ich sie auf Russisch vorgelesen und in Rostock habe ich sie auf Deutsch vorgelesen, aber der Vorsitzende hat neben mir gestanden, hat sie übersetzt für die Gemeindemitglieder. Nur die wenigsten haben Deutsch gesprochen. Wissen Sie, die Integration ging über die Arbeit. Und besonders in Schwerin war keine Arbeit und so haben sie so unter sich gelebt. In Rostock war es anders, da gab es Wohlarbeit und diejenigen, die noch Arbeit gefunden haben, mussten natürlich Deutsch lernen und auch Deutsch sprechen. Also die Integration ging über die Arbeit, da wo Arbeit war, haben sich integriert und da wo keine Arbeit war, haben sie eben unter sich gewohnt und gelebt und haben natürlich auch ihr russisches Fernsehen gesehen. Also wenn meine Mutter nicht schnell Holländisch gelernt hätte, wie wir nach Holland kamen und später Englisch, wären wir verhungert. Denn sie musste in ein Geschäft gehen und sagen, ich will das und das kaufen. Heute sagt man kein Wort, man nimmt sich runter, geht zur Kasse und so ist es. Es hat natürlich Schranken gesetzt zu der seelsorgischen Arbeit, die ich machen konnte. Aber trotzdem, gewisse seelsorgische Arbeit habe ich auch gemacht und besonders diejenigen, die in Deutsch gesprochen haben und ganz besonders mit den Jugendlichen, die auf deutsche Schulen gingen und natürlich fließend Deutsch gesprochen haben. Ihr Problem war, dass sie nur noch sehr wenig Russisch konnten und daher mit den Großeltern nicht mehr leicht kommunizieren konnten. Ja. Also das war kein Problem und die Arbeit mit den Jugendlichen hat mir viel Freude gemacht. Und ich weiß, dass einige davon sind bewusste Jüdinnen und Juden geblieben und sind auch als Studenten in der jüdischen Studentenbewegung aktiv gewesen. Also das hat mir alles sehr viel Freude gemacht. Und der Vertrag wurde eigentlich jährlich immer verlängert, aber irgendwann hat der Vorstand gesagt, jetzt ist genug. Und besonders, weil ein russischer Nachfolger schon zur Verfügung stand und dort auch schon Gottesdienste geführt hatte und auch persönlich beliebt war unter den Mitgliedern. Und der hat dann den Posten übernommen. Aber der Titel des Landesrabbiner, der blieb bei mir. Und da sind auch noch gewisse Verpflichtungen. Und das Land Mecklenburg-Vorpommern hat auch entschieden, die Regierung hat auch entschieden, dass ich die Hälfte meines Gehaltes bis Lebensendes weiter kriege. Also ich habe noch die Position als Landesrabbiner dort und zu öffentlichen Veranstaltungen möchte ich und muss ich dabei sein. Die Feiern zum 9. November, die leite ich immer. Und in Mecklenburg war auch noch ein Lager in Böbelin, das auch erst sehr spät in der Nazizeit, ich weiß nicht, ob 44 oder 45, aufgemacht wurde mit Gefangenen aus anderen Lagern. Und das wurde Anfang Mai von den Amerikanern befreit. Und da ist auch jedes Jahr auch noch eine Gedächtnisfeier. Und das mache ich immer noch weiter. Wie ich mein Rabbinerstudium angefangen habe, habe ich mir gesagt, das kannst du nur machen, wenn dein Einkommen so bleibt, wie es ist. Ich hatte noch gewisse Verpflichtungen, nicht Vollverpflichtungen, aber gewisse Verpflichtungen für meine Mutter noch. Also sie hatte selbst eine Rente aus Deutschland, aber da waren immer extra Sachen. Zum Beispiel, ich kam einmal, war ich auch weg gewesen, eine Woche lang oder länger, wie ich zurückkam, war der Kocher kaputt und hat schon eine ganze Woche lang keine warme Mahlzeit mehr gegessen. Also wir sind sofort auch zu einem Bekannten gefahren, der ein Geschäft hatte, wo Kocher verkauft wurden, elektrische und so weiter. Aber das musste eben auch bezahlt werden. Ja. Also das habe ich auch sehr gerne, es war weiter kein Problem. Ja, meine Mutter war nicht religiös, sie hat dann eben diesen religiösen Mann geheiratet und in der Hinsicht und auch in anderen Hinsichten haben sie nicht sehr gut zueinander gepasst und die Ehe ging dann auch auseinander. Und wie ich mich entschlossen habe, doch noch das Rabbinerstudium zu machen und die Karriere zu wechseln, war leider meine Mutter beinahe die letzte Person, der ich davon erzählt habe. Und dass sie sehr entzückt war, kann ich nicht behaupten, aber hat es dann auch angenommen. Ja, ich hatte eine gute Beziehung zu ihr und sie fehlt mir immer noch. Gewiss, wir haben schwere Zeiten zusammen durchgemacht. Ich war also, wie gesagt, meine Schwester ist in einem Autounfall umgekommen, mein Bruder hat sich das Leben genommen. Das waren natürlich schreckliche Zeiten. Aber trotzdem denke ich immer nur mit Freude an sie zurück. Und sie ist auch sehr gerne gereist, also sind wir in späteren Jahren auch viel zusammen in der Weltgeschichte herumgereist. Und das hat auch viel Spaß gemacht. Also in Mecklenburg-Vorpommern habe ich eben diesen öffentlichen Posten und bin auch gewissermaßen als öffentliche Persönlichkeit bekannt und werde auch sehr lieb von Menschen auf der Straße gegrüßt, ob sie kenne oder nicht kenne. Und in England bin ich eben Mr. Nobody. Herr Niemand. Und das ist manchmal doch ein bisschen schwer. Ich weiß, ich gehe einkaufen in Henley und sage für sich, warum grüßt mich hier niemand? Was ist los mit den Menschen? Dann grüßt mich niemand, weil niemand mich kennt. Also ich habe einen englischen Pass und bin englischer Staatsbürger und kein Israeli. Und ich äußere mich auch nicht zur Politik Israels. Das ist nicht meine Sache, da bin ich kein Fachmann. Und da äußere ich mich prinzipiell eben nicht. Aber das Land und das Überleben des Landes ist doch wichtig für mich, denn besonders wenn es das in den 30er Jahren schon gegeben hätte, wäre das, was hier in Europa passiert ist, eben nicht passiert. Und dessen bin ich mir sehr, sehr bewusst und darum ist das Land auch sehr wichtig für mich. Vor wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden, der Rabbiner und Kinostar William Wolff. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Ingrid von Saldern. Heute in einer Woche an dieser Stelle Detlef Hartmann, ein Rechtsanwalt, der sich besonders derjenigen angenommen hat, die ihrem bürgerlichen Ungehorsam gehorchten, demonstrierten und von einem kundigen, ihnen gedanklich nahestehenden Anwalt herausgehauen werden mussten. Nächsten Sonntag 18.05 und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.